damit es auch nochmal verständlich wird, warum er so denkt und warum er überhaupt den Weg zum Wissenschaftler im Selbstverständnis findet. Woher der Impetus überhaupt, was treibt ihn? Denn er ist ja, wie gesagt, einerseits aus einem wirklich abgesunkenen Bildungsbürgertum, darf man sagen, ja, und andererseits so einer, der eben auch immer bildungshungrig war als streunendes, verwahrlostes Kind, als dass er in der Nazizeit abgebucht war und auch immer behandelt wurde und sich auch immer geführt hat als der verwahrloste Jugendliche, der streunend und sich sonst wo rumtreibt, quasi elternlos, der seine Geschwister einen nach dem anderen also verliert, indem so, dass sie emigrieren oder einfach nicht da sind. Und aus dieser Gespanntheit seines Selbstverständnisses, seiner Identität als, wie die Nazis sagten, Halbjude in den deutschen Zuständen, der dann auch in die NSDAP geht, mit dem Schwung von kurz vorm Abitur von Mitschülern, als eine Formalität, weil ihnen das da angetragen wird und solche Episoden, das hatten wir letztes Mal aufgewiesen. Und von daher hält er immer die Frage offen und auch bis an die über die Schmerzgrenze hinaus offen, wie ist es möglich gewesen, dass die Klasse und das sogenannte Volk in diesem Land eben nicht dieser revolutionären Rolle, die ihm zugeschrieben worden war von der KPD. Er war 45 kurz nach dem Zusammenbruch des Dritten Reiches ist er auch dann offiziell in die KPD eingetreten. Und da ist er sofort in Reibung geraten, dann auch als er die Leipziger Uni mit aufbauen sollte und damit einbezogen wurde und von daher schon auf dieses Gleis kam, sich also als Wissenschaftlicher, als Intellektueller zu betätigen und darin auch seine Identität, seinen Bildungshunger und seinen Erkenntnisdurst zu befriedigen einfach, ja. Als er damit in Kollision sehr schnell geriet mit eben den DDR-Vorstellungen oder damals war es noch die sowjetische Besatzungszone, deren Vorstellungen, die ihm zugleich total bürgerlich schienen, als auch eben MLig würden wir heute sagen. Und dieser Unterschied zwischen der bürgerlichen Auffassung von Wissenschaft, von Humboldtschem Universitätsideal und all das, das war ihm einfach zu abgestanden und ist ihm gleich aufgestoßen als etwas, was überhaupt nicht mit der revolutionären Emanzipation des Proletariats groß was zu tun hat. Von daher ist er auch sehr enttäuscht aus der DDR nach West-Berlin gegangen und hat da nun mit Windungen und Wendungen eine wissenschaftliche, ich sage jetzt nicht Laufbahn, und ich sage schon gar nicht Karriere, also eine wissenschaftliche Betätigung weiter aufgebaut. Und das hätte ich jetzt gerne nochmal kurz, um eine ganz Stufe fasslicher zurückzugehen in dieser kurzen Lebensbeschreibung, die auch in dem einen Bändchen, wo sein berühmtester Aufsatz, nämlich die Einschätzung der Studentenbewegung dann, als sie schon in die Krise geriet, als sie 68, 69, 70 voll auseinander zerbarst und schon ihren Aufgaben überhaupt, die sie sich selbst gestellt hat, in keiner Weise mehr gewachsen war, sondern als es eine einzige Misere schon wieder war, da hat er diesen Aufsatz Provokation als Selbstfreisetzung, so hieß es wohl, beschrieben. Da ist dann auch nochmal der Rekurs auf seine Biografie sinnvoll. Das wollte ich eigentlich durchaus nochmal von der Seite vorlegen. Ich bin miserabel vorbereitet heute Abend und deswegen lese ich das einfach mal vor, diese zwei Seiten. Und da hat man das nochmal so vor Augen, wie das... Das hatten wir letztens behandelt, wie es nach 1945 dann für ihn aussah. 1945 wird er in die KPD aufgenommen und beauftragt, am Aufbau der Universität Leipzig mitzuarbeiten. Es kommt zu Problemen mit der Partei. Peter Brückner ist weder mit den vorherrschenden Vorstellungen bürgerlicher Bildungsorganisation noch mit den diesen merkwürdig ähnelnden marxistisch-leninistischen Anschauungen einverstanden, nach denen beispielsweise die Psychologie, mit deren Studium neben dem der Medizin er eben begonnen hatte, ihr Existenzrecht, also die Psychologie, ihr Existenzrecht weitgehend einbüßen musste. Im Marxismus-Leninismus ist die Entfremdung des Individuums schließlich sozusagen im realen Sozialismus, wie er später sagte, aufgehoben. Damit kann er sich nicht abfinden, mit dieser Zuweisung von Psychologie. Ich darf noch kurz präzisieren, das hat er ja auch dann sehr schön hochgeholt in seinem Aufsatz 1972, den du jetzt sehr schon letztes Mal sehr schön angesprochen hattest, nämlich Marx, Freud, also nicht etwa Marxismus und Psychoanalyse, sondern Marx, Freud, auch nicht Marx und Freud und so weiter.